Kundgabe 1137. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.10.1939. Ewige Verdammnis. Nicht sein, unerlöst sein. Unzertrennlich verbunden ist der Schöpfer des Himmels und der Erde mit allen seinen Geschöpfen. Nichts lebensfähig ist ohne die Zuwendung seiner Kraft, und also diese Kraft jeglichem Schöpfungswerk vermittelt werden muss, um es zu erhalten. So sind alle Wesenheiten in ständigem Verband stehend mit der höchsten Wesenheit, und es kann so nach das Wesen nur einen nicht gottgewollten Weg gehen, ohne aber sich gänzlich von seinem Schöpfer und Erzeuger trennen zu können. Es wird immer dessen Kraftzuwendung in Anspruch nehmen müssen, wenngleich es in Verblendung des Denkens im letzten Stadium seiner Entwicklung sich unabhängig wähnt von jeglicher über ihm stehenden Macht. Das Nicht-Anerkennen-Wollen einer Macht scheidet nicht das Vorhandensein einer solchen aus. So also das Wesen sich trennen will von seinem Schöpfer, so geschieht dies nur in seinem eigenen Denken, indem es seinen Willen bewusst abwendet vom göttlichen Willen. Niemals aber kann es sich durch solches Denken lösen von seinem Schöpfer, denn dies wäre gleichbedeutend mit Nichtsein. Ein Trennen ist so nach unmöglich, und es hat das bewusste Abwenden von Gott nur zur Folge, dass dieses Wesen nicht die Freiwerdung des Geistes erstrebt, sondern das Verharren in unerlöstem Zustand vorzieht, also sich gleichsam zurückversetzt in die gebannte Form, die es schon überwunden hatte, und so die Kluft zwischen dem Schöpfer und sich ins Endlose vergrößert, anstatt sie zu verringern. Und es ist dieser Rückgang gleich einer ewigen Verdammnis, denn es sind für das Wesen endlose Zeiten unsagbarer Qual. Es gibt kein Nichtsein, nur ein Unerlöstsein. Der Weg zur Erlösung ist für jedes Wesen gangbar, und es wird ihm alle erdenkliche Hilfe gewährt. Nur muss die Vereinigung mit Gott angestrebt werden, nicht aber die Entfernung von Gott. Es ziehet Gott die Wesen zu sich hinan in seiner unendlichen Liebe, sofern sie nur aufschauen zu ihm. Doch so er Widerstand findet im Willen des Menschen und seine Liebe nicht angenommen wird, hört auch die Gnadenzuwendung auf. Jedoch die Kraftzufuhr aus Gott wird ihm nach wie vor gewährt, solange der Erdenweg noch nicht zurückgelegt ist. Erst im Jenseits wird das Wesen, das Widerstand bot, den Mangel göttlicher Kraft zu spüren bekommen. Es ist dann gewissermaßen sich selbst überlassen. Es hat auch dann noch die Möglichkeit, die Kluft zu überbrücken. Jedoch liegt auch die Gefahr nahe, in endlose Tiefen hinabzustürzen, so die Verstocktheit so groß ist, dass es auch dann noch jede Hilfe abweist. Und dann ist der Weg nach unten eingeschlagen worden, der wieder in der Gefangenschaft endet, dass das Wesen wieder der festen Form einverleibt wird und den Gang seiner Höherentwicklung durchmachen muss, wieder Ewigkeiten hindurch, bis endlich die Trennung des Geschöpfes vom ewigen Schöpfer überwunden ist. Amen.